Erst nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, kamen sie im dritten Monat am selben Tag in die Wüste Sinai. Zweiter, sie brachen von Rafidim auf und erreichten die Wüste Sinai, wo sie ihr Lager aufschlugen. Dort lagerten sich die Israeliten gegenüber dem Berg. Dritter, als Mose zu Gott auf den Berg gestiegen war, rief Jahwe ihm vom Berg herab zu und sagte, du sollst dem Volk Israel, den Nachkommen Jakobs, Folgendes mitteilen, Vierter, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe und wie ich euch wie auf Adlersflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe. Fünfter, wenn ihr auf mich hört und meine Gebote befolgt, dann werdet ihr mein besonderes Volk unter allen Völkern sein, denn die ganze Erde gehört mir. Sechster, ihr sollt für mich ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Siebter, Mose ging dann und rief die Ältesten des Volkes zusammen, um ihnen alle Worte mitzuteilen, die Jahwe ihm befohlen hatte. Achter, das ganze Volk antwortete einstimmig, alles, was Jahwe befiehlt, werden wir tun. Dann berichtete Mose Jahwe, was das Volk gesagt hatte. Neunter, danach sagte Jahwe zu Mose, ich werde bald in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk hört, wenn ich mit dir spreche, und dir für immer glaubt. Mose berichtete Jahwe dann, was das Volk gesagt hatte. Zehnter, Jahwe sagte zu Mose, geh zum Volk und befiehl ihnen, sich heute und morgen zu reinigen und ihre Kleider zu waschen. Elfter, übermorgen sollen sie bereit sein, denn an diesem Tag wird Jahwe vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabkommen. Zwölfter, du sollst eine Grenze um den Berg ziehen und dem Volk befehlen, passt auf, dass ihr nicht auf den Berg steigt oder seinem Fuß zu nahe kommt. Jeder, der dem Berg zu nahe kommt, muss getötet werden. Dreizehnter, niemand darf den Berg mit der Hand berühren, denn wer es tut, soll gesteinigt oder erschossen werden, egal ob Mensch oder Tier. Nur wenn das Widderhorn geblasen wird, dürfen sie auf den Berg steigen. 14. Mose stieg vom Berg zum Volk hinab und befahl ihnen, sich zu reinigen und ihre Kleider zu waschen. 15. Er sagte zum Volk, seid übermorgen bereit und niemand darf sich einer Frau nähern. 16. Am dritten Tag, als es Morgen wurde, gab es Donner und Blitze, und eine dichte Wolke lag über dem Berg. Ein sehr lauter Trompetenschall ertönte, so dass alle Menschen im Lager Angst bekamen. 17. Mose führte das Volk aus dem Lager heraus, um Gott zu begegnen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. 18. Der Berg Sinai war ganz in Rauch gehüllt, weil Jahwe in Feuer auf ihn herabgekommen war. Rauch stieg vom Berg auf wie aus einem Ofen, und das ganze Volk zitterte sehr. 19. Der Trompetenschall wurde immer lauter. Mose sprach, und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. 20. Jahwe kam auf den Gipfel des Berges Sinai herab und rief Mose dorthin. Dann stieg Mose auf den Gipfel. 21. Jahwe sagte zu Mose, steige hinab und warne das Volk dringend, dass sie nicht versuchen sollen, zu Jahwe vorzudringen, um ihn zu sehen. Sonst werden viele von ihnen sterben. 22. Auch die Priester, die Jahwe dienen, sollen sich reinigen, damit Jahwe nicht gegen sie vorgeht. 23. Mose antwortete Jahwe, das Volk kann unmöglich auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns selbst befohlen, grenze den Berg ab und erkläre ihn für heilig und unzugänglich. 24. Jahwe sagte zu ihm, steige hinab und komm dann mit Aaron wieder herauf. Aber die Priester und das Volk sollen nicht versuchen, zu Jahwe hinaufzusteigen, damit er nicht gegen sie vorgeht. 25. Mose stieg dann zum Volk hinab und erzählte ihnen alles.